Föhnlied aus Morgenrot Klabund – Die Tage dämmern von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Föhnlied. Der Föhn braust brodelnd durch das Land, hat Bäume knackend umgerannt. Nie hört ich einen tollern Lärm, der See zischt weißlich auf, der Hahn singt auf des Kirchturms Knauf, dumpf die Lawinen kollern. Lass Haus und Mann und Kind in Ruh, der Föhn ist wie mein Odem, du, Weib, wirf mich auf den Boden. Der Sturm schweißt uns zu einem Sein und mischt uns mit den Wettern, im Nächtegraus, im Morgenschein, wird zwei zu eins und eins zu zweien, den Nebelberg erklettern. Ende von Föhnlied.